Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Da sind wir über das Sunday Eve Show mit dem Herrn Kuller heute am Mikrofon. Ja, eigentlich wie immer. Die angekündigte Sendung mit Gunne heute leider nicht. Gunne ist in Österreich, kann nicht hier sein. Wann wir nachsenden, kann ich euch auch nicht sagen. Ich hoffe, 2010 wird es Gunne dann nochmal geben im Interview mit seinen Releases. Auf Lebensfreude bzw. ein paar Worten zu seiner Lebensfreude. Da habe ich mir gedacht, ich fülle die Sendung heute mit Releases, die entweder schon da sind, beziehungsweise nächste Woche oder nächsten Monat erscheinen. Ganz frisch bei mir und danke ich der Maurice Company, die dafür zuständig ist, das zu bewerben. Ja, es geht los hier mit dem Label Coolprint, mit Kenneth James Gibson. Der hat eine neue LP draußen. Die nennt sich Delusional Tales and Non-Silence. Und ich habe mir zwei Tracks daraus geschnappt. Ihr hört gerade You Remind Me und danach On This Whole Time. Und ja, so geht's die ganze Stunde weiter. Hört rein und bekommt einen Eindruck, was ihr nächste Woche kaufen könnt. Ja, dann viel Spaß. Eine Stunde Sunday Eve Show auf Coloradio und weiter mit Kenneth James Gibson. Schock. Ja, dies ist die erste LP auf Coolpunt, immer noch Kenneth James Gibson. Und diese schicke LP, also mir gefällt sie sehr gut, kam am 11. August in die Läden, also ist schon zu kaufen. Und ja, dann kann ich nur sagen, wenn es euch gefällt, dann stürmt entweder die MP3-Shops, die Plattenläden oder das gute alte runde Ding, was sich CD nennt. Viel Spaß weiterhin. 이것은 파인드레스타 밴드의 쿨렌TV입니다. 파인드레스타. 파인드레스타. 파인드레스타. 오케이. 파인드레스타. 파인드레스타. 파인드레스타. 파인드레스타. Da kommen wir doch jetzt zu einem Album, welches morgen in die Läden kommt. Fine Trey Star, falls ihr es gehört habt, wurde ja angekündigt. Musik Krause, das Label. Und das Album nennt sich Vulgarian Nights und ist aufgenommen im Chesanova Studio in Berlin. Und ich möchte grüßen die Chesanova Jungs an dieser Stelle, die ja auch mal hier an der Sendung waren. Ja, hört rein. Ich habe drei Tracks ausgesucht. Knochenbrecher, mit dem geht's los. Fela Fresh und dann ein Track, der heißt wie das Album, Vulgarian Nights. Und schön jazzig, schön cool und das Richtige für heute. Ab geht's! Sie hört noch immer Feintrista, Wolgayer Nights, auf Musik Krause, vertrieben über Compact, morgen in den Stores, beziehungsweise morgen ist offizieller Release-Date, wann nun dann endlich die heißersehende Scheibe in den Läden ist, kann ich euch nicht sagen, aber sie ist heiß, sie rockt und es waren 3 Tracks von, das muss ich doch mal schauen, von insgesamt 10, die auf dem Album zu finden sind und produziert von keinem geringeren als Checkmate oder Soul Fiction im Cesanova Studio in Berlin. Und ich denke, man hört das und ja, jetzt hören wir einfach weiter rein, weil die ist so heiß. Schön wäre es, wenn der Sonntag auch so heiß wäre, aber ist er ja, nur etwas regnerisch, aber davon heute nicht, sondern mehr von Feintrista. Mit Herrn Kulär heute am Mikrofon, der euch die neuesten Scheiben präsentiert in 60 Minuten auf Coloradio. Und ich hoffe, ihr hört das alle, weil es gibt wohl technische Probleme, aber das keinen interessiert. Mehr von Feintrista. EP auf Coolprint, und zwar die Nummer 8, die auch morgen erscheinen wird oder morgen Release-Date hat. Und zwar von Adult Napper featuring Big Bully vs. Big Boy. Und das gute Stück nennt sich Hazy Lazy. Ja, verspielter Beat, leicht Bumping. Ja, aber ich glaube, ich soll das lassen und einfach jetzt den Regler wieder hochziehen und euch genießen lassen mit Adult Napper Hazy Lazy. Thank you. wir zur nächsten Single. Julie Valeva, I Mind Remixes. Und Julie Valeva, wie ich es gerade lese, bekannt geworden durch Josh Wands Contemplation Album 2002. Da hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ja, 2009 mit Matt Playford ins Studio gegangen, kam dann dieses wunderschöne Stück unter anderem mit ans Tageslicht. Und dieses Jahr, beziehungsweise ab Dienstag, 17. August, diese zwei Track-Remixes. Ihr hört momentan den Matt Playford Dub und der andere ist der Rado Police Remix. Ja, ich habe mich für den entschieden, ich fand den besser. Ihr könnt mir dann schreiben, ob es denn so ist, wenn ihr den anderen auch gehört habt. Nichtsdestotrotz hören wir hinein. 5 Minuten haben wir noch, also zumindest nicht für die Sendung, sondern für diesen Track. Und was danach auf euch wartet, seid gespannt. Das ist die Sunday Eve Show, Rick Collier am Mikrofon und stellt heute die Releases, die diesen Monat, nächste Woche, beziehungsweise am Ende dann noch eins, was im September erscheint, vor. Viel Spaß! Weiter geht's. Soul Mechanic, Don't im Freeform 5 Remix. Auch eine Double-Single. Und im September wird es von Soul Mechanic ein Album geben, 81 Deluxe. Das stelle ich heute nicht vor. Das ist gerade erst im Eingang, das muss ich selber noch testen. Und für gut befinden auf jeden Fall hier die Freeform 5. Ja, die habe ich rausgesucht. Die andere ist High on Hope Street, Wabadab, die da noch mit zu finden ist auf dieser Single. Und sie wird erscheinen am 23. August, also müsst ihr noch eine Woche warten. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal reinhören in das gute Stück. Ja, Regler hoch und los geht's. Moment. Ja, da wechseln wir mal die Spielwiese und kommen zu was ganz anderem. Und so wie es hier steht, wird es als Fuzzy Downtempo Pliss beschrieben. Fuzzy, das hatten wir ja schon letztens mit Bennemann. Ich finde es hammerheiß. Jules Chass ist das. Und falls ihr den noch nicht gehört habt, ist das kein Wunder, weil dieser Mastermind aus Kanada hat sich gut versteckt. Aber nichtsdestotrotz sollte man ihn schon nennen. Das Ganze kommt auf Wagon Repair am 14. September auf den Markt. Bei mir heute schon für euch und ich habe mir ganze 4 Tracks von diesem 21 Stück reichen Album namens Toppings ausgesucht. Die sind nicht allzu lang, aber es füllt die letzten Minuten der Sandy Eve Show. Einfach der Hammer, also experimenteller Scheiß. Also, hört selber, es rockt. Liebt nicht Trash. Nichtsdestotrotz, jetzt muss ich doch mal die Abmod machen. Wir haben noch 6 Minuten. Meine letzten Worte an euch. Das war die Sandy Eve Show mit Herrn Kuller. Heute mal was anderes. Kein Gast im Studio. Kunde konnte leider nicht. Er kann ein andermal. Ja, neue Releases, die ich präsentiert habe, eine Stunde lang. Das Ganze gibt es wieder als Podcast, sandyeve.de. Checkt das, checkt die Blogs, Facebook und Co. Ich denke, es lohnt sich. Da nochmal mit allen Infos. Ansonsten Sandy Eve schon nächsten Monat wieder mit ja, der tektonischen Plattenverschiebung. Amark Gabe, letztens bei Kulair FM mit einem wunderschönen Mix. Ja, I love Trash. Und das Ganze ist auch nochmal dem DJ East gewidmet. Ich hoffe, du, alter Stinker, hast da mal reingehört. Du hast ja schon länger bei dir auf dem Platz liegen als Empfehlung von mir. Liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 5 Minuten noch, die Sandy Eve Show mit Jules Chass.